Es war schon Abend geworden, gegen 7 Uhr, als sich Raskolnikow der Wohnung seiner Mutter und Schwester näherte, jener Wohnung im Hause von Bakalejew, wo Rasumichin sie untergebracht hatte. Den Treppenaufgang betrat man von der Straße aus. Je näher Raskolnikow kam, desto mehr verlangsamte er seine Schritte, unschlüssig, ob er hineingehen solle oder nicht. Er wäre jedoch um keinen Preis umgekehrt. Sein Entschluss war gefasst. »Außerdem ist es einerlei, Sie wissen ja doch nichts«, dachte er. »Und Sie haben sich schon daran gewöhnt, mich für einen Sonderling zu halten.« Seine Kleidung sah entsetzlich aus. Ganz beschmutzt, da er die ganze Nacht im Regen verbracht hatte, zerknittert und zerrissen. Sein Gesicht war geradezu entstellt von der Müdigkeit, durch das schlechte Wetter, aus physischer Ermattung und infolge eines beinahe 24-stündigen Kampfes mit sich selbst. Diese ganze Nacht hatte er allein verbracht, Gott weiß wo. Aber er hatte sich wenigstens zu einem Entschluss durchgerungen. Er klopfte an die Tür. Die Mutter öffnete ihm. Dunetschka war nicht zu Hause. Auch das Dienstmädchen war um diese Zeit nicht da. Pulcheria Alexandrowna war zuerst ganz sprachlos vor freudigem Erstaunen, dann ergriff sie seine Hand und zog ihn ins Zimmer. »Da bist du ja«, begann sie und stockte vor Freude. »Sei mir nicht böse, Rodja, dass ich dich so dumm begrüße, mit Tränen. Aber ich lache ja und weine ja gar nicht. Du denkst, ich weine? Nein, ich freue mich, habe aber bloß so eine dumme Angewohnheit, dass mir dann immer die Tränen kommen. Das habe ich seit dem Tode deines Vaters. Ich weine bei jeder Gelegenheit. Setz dich doch, mein Lieber, du bist müde, ich sehe es. Ach, wie schmutzig du bist.« »Ich war gestern im Regen, Mama«, begann Raskolnikow. »Aber nein, nein, nein«, unterbrach ihn Pulcheria Alexandrowna eifrig. »Du meinst, ich wolle dich sofort nach Weiberart ausfragen oder nach meiner früheren Gepflogenheit. Rege dich nicht auf. Ich verstehe doch, verstehe alles. Ich habe schon gelernt, wie es hier in Petersburg zugeht. Und wirklich, ich sehe ein, dass man hier klüger ist. Ich habe mir ein für allemal gesagt, wie kann ich deine Überlegungen verstehen und von dir Rechenschaft verlangen? Du hast vielleicht Gott weiß was für Dinge und Pläne im Kopf oder dir kommen allerhand Gedanken. Soll ich dich da immer belästigen und fragen, worüber denkst du nach? Ich habe, ach mein Gott, ich rede ja durcheinander wie eine Kopflose. Eben las ich deinen Artikel in der Zeitschrift, schon zum 3. Mal, Rodja. Dmitri Prokofjitsch Rasumichin hatte mir gebracht. Mir wurde alles klar, als ich ihn las. So dumm bin ich, dachte ich. Damit beschäftigt er sich also. Das ist die Lösung des Rätsels. Er hat vielleicht neue Gedanken im Kopf. Er überlegt sie sich. Ich aber quäle ihn und störe ihn nur.